Wir sagen vielen Dank Klaus Doldinger, Ingfried Hoffmann, Peter Trunk und Kees See. Meine Damen und Herren, es passiert nicht oft, dass ein europäischer Jazzmusiker nach Amerika geht und sich dort in sehr kurzer Zeit so nachdrücklich durchsetzt wie Rolf Kühn. Aber wir sind froh, dass wir Rolf Kühn jetzt wieder hier bei uns haben, und es ist klar, dass er bei einem solchen Konzert, bei diesem Festival, nicht fehlen durfte. Rolf Kühn spielt nun zusammen mit dem Klaus Doldinger Quartett eine eigene Komposition, Gemini Waltz. Hier ist Rolf Kühn.